Erster Jeremia bekam eine Nachricht von Gott. Nebuzaradan war der Hauptmann der Wachen. Er ließ Jeremia in Rama frei. Jeremia war mit Ketten bei den Gefangenen. Diese Leute sollten nach Babel gehen. Zweiter, der Hauptmann der Wachen, holte Jeremia. Er sagte zu ihm: Dein Gott Jahwe hat diesem Ort Unglück angekündigt. Dritter Gott hat es geschehen lassen. Er tat, was er gesagt hatte. Ihr habt gegen Gott gesündigt. Ihr habt nicht auf seine Befehle gehört. Darum ist euch das passiert. Vierter, ich nehme dir jetzt die Ketten ab. Wenn du mit mir nach Babel kommen willst, dann komm. Ich werde mich um dich kümmern. Wenn du nicht mit mir nach Babel kommen willst, dann bleib hier. Das ganze Land steht dir offen. Geh, wohin du möchtest. Fünfter, Jeremia wusste nicht, was er tun sollte. Der Hauptmann sagte: Geh zu Gedalia. Er ist der Sohn von Ahikam. Der König von Babel hat ihn zum Statthalter gemacht. Bleib bei ihm unter den Leuten. Oder geh, wohin du möchtest. Der Hauptmann gab Jeremia Essen und ein Geschenk. Dann ließ er ihn gehen. Sechster, Jeremia ging zu Gedalia, dem Sohn von Ahikam, nach Mizpah. Er blieb bei ihm. Dort waren die Leute, die im Land geblieben waren. Siebter, alle Heerführer und ihre Männer waren auf dem Feld. Sie hörten, dass der König von Babel Gedalia zum Statthalter gemacht hatte. Gedalia war der Sohn von Ahikam. Der König gab ihm Männer, Frauen und Kinder. Auch die armen Leute, die nicht nach Babel mussten, waren bei ihm. Achter, sie gingen zu Gedalia nach Mizpah. Das waren Ismael, der Sohn von Netanja. Johanan, der Sohn von Karea. Seraja, der Sohn von Tanhumet. Die Söhne von Ephai aus Netopha. Und Jesanja, der Sohn des Machatitas. Sie alle kamen mit ihren Leuten. Neunter, Gedalia, der Sohn von Ahikam, schwor ihnen. Er sagte: Habt keine Angst vor den Chaldern. Bleibt im Land. Dient dem König von Babel. Dann wird es euch gut gehen. Zehnter, ich werde in Mizpah bleiben. Ich werde euch vor den Chaldern schützen. Wenn sie kommen, spreche ich für euch. Ihr sollt Wein, Obst und Öl ernten. Füllt es in eure Gefäße. Bleibt in euren Städten. Elfter, alle Judäer in Moab, Ammon und Edom hörten davon. Sie waren auch in anderen Ländern. Sie hörten: Der König von Babel hat Leute in Juda gelassen. Er hat Gedalia, den Sohn von Ahikam, als ihren Führer eingesetzt. Zwölfter, alle Judäer kamen aus den Ländern zurück. Sie waren dorthin geflohen. Sie kamen nach Juda zu Gedalia nach Mizpah. Dann ernteten sie viel Wein und Obst. Dreizehnter, Johanan, der Sohn von Karea, und alle Heerführer kamen. Sie waren auf dem Feld. Sie kamen zu Gedalia nach Mizpah. Vierzehnter, sie sagten zu ihm: Weißt du, dass König Balis von Ammon Ismael geschickt hat? Ismael ist der Sohn von Netanja. Er soll dich töten. Gedalia, der Sohn von Ahikam, glaubte ihnen nicht. 15. Johanan, der Sohn von Karea, sprach heimlich mit Gedalia. Er sagte: Lass mich Ismael töten. Ismael ist der Sohn von Netanja. Niemand soll es wissen. Warum soll er dich töten? Dann werden alle Juden fliehen. Der Rest von Juda wird sterben. 16. Gedalia, der Sohn von Ahikam, antwortete Johanan. Er sagte: Du darfst das nicht tun. Du erzählst Lügen über Ismael.